Als ich außerhalb meines Körpers war, sah ich meinen Körper auf dem Bett. Du weißt, wie das ist, wenn du den Spiegel siehst und eine Widerspiegelung deiner selber darin siehst. Aber ich sah keine Widerspiegelung von mir selber. Ich sah meinen Körper bewegungslos auf dem Bett liegen. Schöneberg und zeig mir deinen Scheiß-Fans. Meine Stadt hat keinen Platz, ich mach aus deinem Team ne Bitch. Ich schreibe einen Satz und töte damit ihn und dich. Du machst nichts, was ich dir schon gestern gut gemacht hab. Du willst rappen und bringst dir dabei den Schwanz ab. Ich mach jetzt mal Solo hart, schreib sie weg zum Finisher. Ich mach die Kohle, keiner von euch, du musst es was wert. Jeder meiner Fans, Scheiße, auf die Uhr am Mike Red. Komm nach Schöneberg und zeig mir deinen Scheiß-Fans. Meine Stadt hat keinen Platz, ich mach aus deinem Team ne Bitch. Töte damit ihn und dich. Ich bin weggewandert. Lass mal die Filme, mach die